Ding. Du wirst doch echt voll gehauen. Volle Liebe, doch noch zwei. Ich will doch noch mal sagen. Ich werde das letzte Ding holen. Ich glaube, ich bin ganz still. Ich will doch nicht, dass ich stimme. Es geht wieder los, es bildet sich im Hals wieder dieser Kloß. Wir treffen uns zum Spliffen und zum Derbsten abkiffen. Denn ihr solltet wissen, TF ist gerissen. Geht es ums Kiffen und ums Mischen, Tabak und eine Knolle solltet ihr, wenn wir kommen, schon auf Tischen. Kommen wir dann im Double, machen wir so derbe Trouble. Sind die Bongs gnadenlos abtischen, wir können's nicht vom Tisch wegwischen. So völlig breiter Typ, der diese Zeilen schreibt, der hier von Bonnie und Clyde. In seiner Breitheit sitzt der Stift locker und er schreibt. Oh Mann, so stoned und das wieder volle Breitseite, wenn ich teile Reime schreibe. So langsam ist hier Mission Impossible. Keiner macht's, doch jeder will's. Wir treffen uns zur Runde 2. Die Thronfolger sind wieder mit dabei. Das jährliche Treffen, totale Entspannung. Das schlechte Karma steht vor der Verbannung. Komm, lass die Köpfe ziehen. Lass deinen Geist entfliehen. Ich mach's mir bequem, denn ich bin relaxed. Noch nen Joint in den Mund und ich schreib einen Text. Über zwei Typen mit einer Menge Tüten, die an ihrem Mixtape schon nächtelang brüten. Und dank dieser Session auch schnell weiterkommen. Dank nem Stift und nem Block und nem Joint und ner Bonk. Ich schließ die Augen und ich genieß den Beat. Ich fang an zu schreiben, aber irgendwas geht schief. Woran liegt es? Bin ich zu stoned? Wieso? Weshalb? Warum? Die Augen hängen tiefer, Caps light schief und ein bisschen tiefer. Mit meinem Rap hart bin ich wieder Briefer, also lausch meinem Storyboard. Lübeck's Rock Report, ich schrei über Bongs aus Glas. Weiße Stützen Gras, der Rauch dringt tief in die Lunge, bevor ich ihn ausblas. Der Nebel legt sich im Raum, was für ein Chill-Out-Raum. Ich greif mir die Coke, denn mein Mund ist so trocken. Kehle angefeuchtet, der Joint kann andocken. So lässt es sich chillen, ja so kann man Texte schreiben. Aber nicht nur mit dem Willen lässt sich unser Ziel erreichen. Wir üben sehr hart und wir chillen dabei. Raus kommt ein Track wie dieser mit uns zwei. Der Geist ist belebelt, doch vollkommen frei. Raus kommt ein Track wie dieser hier, bye bye.